Die Kippe brennt, ich blass den Rauch in die Luft. Bin müde von dem Struggle und dem dauernden Druck, der sich staut in der Brust. Müde vom Chef, der mir sagt, dass ich zur Raucherpause ausstempeln muss. Müde beim Anblick meiner Lohnabrechnung. Bin müde nach der Schicht, doch wurde dope am Brennpunkt. Ticks im Großstadtzentrum, an Bonzen in der Disco. Das Risiko ist hoch, aber mein Konto ist im Dispo. Vielleicht kommt demnächst die Kripo. Ich bin müde von den Drogentrips und nächtelang im Songs aufnehmen mit Rispo. Bin müde Props zu kriegen, doch kein Label-Deal. Müde mich über Wasser zu halten wie ein Navy Seal. Müde von der Gegend hier, müde hier zu leben, aber dann in Texten zu erzählen vom dekadenten Lebensstil. Müde vom täglichen Stress, dem wenigen Cash. Müde von all den austauschbaren Ladies im Bett. Geh ohne Base nicht weg. Müde, wenn sie aus der Gegend draußen stehen, mich auszunehmen und mir aufs Maul zu geben. Ich bin müde, dann mal wieder rauszugehen, die Faust zu hebeln und es mit jedem von ihnen aufzunehmen. Müde, mich mit der ganzen Welt zu schlagen, mir in meiner Fam den Halt zu geben, den ich selbst nicht habe. Immer dieselbe Lage. Ich schwör, eines Tages buche ich die ganze scheiß Hoteletage. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel Anthrazit. Ich bin müde von dem Hustle, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist ne Waffe. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel Anthrazit. Ich bin müde von dem Hustle, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist ne Waffe. Ich zünd den Blunt an, atme das Haze ein. Noch zwei Interviews zwischen Soundcheck und Stage Time. Ne Clubshow zur Late Night. Ich bin müde, doch muss Poster und CDs sein. Posen mit nem Fake Smile. Ich bin müde, müde vom Showbiz. Müde, weil immer etwas los ist. Müde von Roadtrips, den Aufnahmesessions. Bin müde, doch im Backstage bei lauwarmem Essen. Immer dauernd am Texten, seit drei Tagen wach. Nicht leicht mich zu motivieren, wenn ich die Stage verlasse und Mails auch was erscheinen im Humbildschirm. Jeder will sich profilieren, ich check jedes Demo-Tape. Und bin müde vom Luftgemisch aus Tourbus und Deo-Spray. Müde von den Arsgeiern, weiter die mir nacheifern, um sich paar Scheiben abzuschneiden wie ein Glasschneider. Ich geh nicht in Bars feiern, lass mal stecken. Ich bin müde und nach zwei Gigs am Tag heiser wie ein Markt. Schreie, hab kaputte Stimmbänder. Bin müde von jeder fame-geilen Bitch, die sich aufspielt wie ne fucking Prinzessin. Und ich versuch nicht gleich hochzugehen wie Blindgänger, wenn die Securities wenn cashen mit nem Springmesser. Bin müde von den Typen, die mich angreifen und hassen, die mich anschreien, doch dann feige Anzeige erstatten, nicht die Bandbreite erfassen. Ja, ich bin zwar müde, doch ihr habt nicht mal ansatzweise meine Spannweite, ihr Spasten. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel Anthrazit. Ich bin müde von dem Hustle, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist ne Waffe. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine.